Ja, an welcher Stelle deponieren wir diesmal die Informationen für die Medienseiten und Branchendienste? Die Krachermeldung ganz, ganz hinten raus. Bis dahin werden die Leute rätseln, Mensch, was für einen interessanten, liebenswürdigen und auch klugen Stargast haben denn Lucky und Fred heute in ihrer Show? Und wenn ich schon so eine Rampe baue, kann die Antwort nur heißen, mich. Aber wir haben noch weitere Gäste. Ja, es ist mir eine große Freude. Ich fühle mich wie am Frühstückstisch meiner Eltern. Nicht, weil ihr wie meine Eltern wärt, sondern weil ich mich erinnere an früher und an Radio hören. WDR 2, hier ist das Sonntagsmagazin von A bis Z, von 8 bis 12. Unsere Stargäste heute Sabine Brandy und Friedrich Küppersbusch. Aber ich habe das Sonntagsmagazin nie moderiert, sondern die Westzeit auf WDR 2. Ja, er hat natürlich das Sonntagsmagazin rauf und runter moderiert, weil er da ja entdeckt wurde. Und meine synästhetische Verbindung zu deiner Stimme ist tatsächlich Mandelstuten. Ja? Ja, also wenn du mit mir sprichst, schmecke ich die ganze Zeit den Mandelstuten am Frühstückstisch meiner Eltern. Das geht vielen Frauen so. Den gab es bei euch sonntags? Ja. Und der war selbst gebacken oder gekauft? Nein, der war gekauft vom Bäcker. Es wurde am Samstag, machte mein Vater meistens mit uns Kindern die Runde in die eine Bäckerei Brötchen holen und in die andere Bäckerei Mandelstuben. Und wenn es noch Rosinenstuben gab, der war, glaube ich, wieder aus der ersten Bäckerei, wo dann, ja. Uns Kinder, wer denn außer dir? Meine Geschwister, ich habe zwei Geschwister. Größer, kleiner? Beide jünger. Du bist der Älteste? Ich bin der Älteste und damit fühle ich mich schon willkommen in der Redezeit, heißt es jetzt auf WDR 5, das persönliche Gespräch heute ausgehört. Vor 20 Minuten. Ja, ihr macht ja sonst immer hier so Welterklärer-Politquatsch. Ich versuche gerade die elegante Überleitung, mach mir die Mandelstute zu vermeiden, um hier langsam mal auf Themen zu kommen. Nee. Also Sabine Brandy ist heute bei uns und bringt uns eine andere Sicht. Bringt uns gute Laune, die fehlt ja bei euch beiden. Das ist ja das Problem. Danke, Schatz. Wir können jetzt aufhören. Du bist ja noch beim Schurkensender in Lohn und Brot. Das ist nicht der Schurkensender, sondern der wunderbare, große Westdeutsche Rundfunk. Und das ist ein Biotop, wie es eins selten gibt in der heutigen Gesellschaft. Das kann ich bestätigen. Und dort überleben Spezies, die woanders keine Chance hätten. Und das ist auch im Sinne der Diversität. So, unser also der Vielfalt Thema. Ist das ganz wichtig. Ich habe eigentlich keinen Bock, über Donald Trump zu sprechen. Denn das letzte Mal, als wir aufgezeichnet haben, hat er am gleichen Abend, also bevor wir den Podcast senden konnten, kommen ja auch noch vom Radio, hat er das Pariser Klimaschutzabkommen gekündigt. Ich vermute, während wir aufzeichnen, wird er... Ich vermute, weil. Das kann auch sein. Ich glaube, während wir aufzeichnen, wird er wahrscheinlich gerade irgendwie twittern, dass er Eva Braun begatten möchte oder irgendwie sowas, wenn er wüsste, wer das ist und wenn er die Leiche ausgegraben kriegt oder so. Also von daher, können wir es irgendwie vermeiden, über Donald Trump zu reden? Möchtest du was über weiße, alte, arische Männer sagen, Sabine? Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte was über Haarfrisuren sagen. Ja, da bist du am richtigen Tisch hier. We just made our way back from Ireland, where we had our summer holiday. Red Deutsch. Und da hörten wir diese Ankündigung des furchtbaren Nuklearschlages gegen Korea von Trump. Like the world has never seen before. Das before. Unglaublich, wie er das betont. Man sieht vor seinem geistigen Auge, wie er wieder den Finger... Ja, nein. Diese Schwule. Und er, Entschuldigung. Der britische, nein, der irische Radiomoderator nahm eine 2,40 Meter lange Anmoderationsrampe. Welche Experten, welche großen Korrespondenten, welche bedeutenden Einschätzer man jetzt aus dem Hut zaubere und fragte den telefonisch zugeschalteten ersten Experten, was denn da jetzt Trumpf sei mit Trump. Haha. Danke. Und der sagte, yes, it's a question whether this is the clash of civilizations or the clash of two devastating haircuts. Ja. So geht Radio. Die können es einfach super gut. Ja. Wir hatten im Morgenmagazin, also im ARD-Morgenmagazin, hatten wir einen Raketenwissenschaftler zu Gast. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist ja heutzutage keine Raketenwissenschaft. Aber kennt ihr diesen wunderbaren Sketch von Dings und Webb, wo die auf so einer Party sind und die ganze Zeit erzählt einer, er sei Brain Surgeon und alle erzählen so, was sie so beruflich machen. Oh yeah, that's nice, but it's not exactly Brain Surgery, is it? And I must know, because I'm a brain surgeon. Und am Ende kommt dann ein zusätzlicher Gast rein und also auch eine 2,40 Meter Rampe und dann begrüßt die Gastgeberin den Gast schon mit den Worten How was your day at the Space Center? Und dann stellt sich der Brain Surgeon diesem anderen Gast vor und er sagt dann, er sei Raketenwissenschaftler. Ist einer meiner Lieblingssketche. Das ist wunderbar. Und wenn ich ihn hier so vortrage, ist er natürlich Radio nicht mehr. War ja jetzt so, dass nach dieser langen Rampe dann so eine Pointe kam. Aber das ist ja... Naja. It don't impress me much. Von wem war das? Shania Twain. Und da, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So fällt mir jetzt noch. Sehr schön. Spielen wir gleich ein. So, nichts zu Trump. Dann eben nicht. Dieser Raketenwissenschaftler jedenfalls, also nicht der aus dem Sketch, sondern Morgenmagazin, sagte, naja, also bisher wisse man halt, dass diese nordkoreanischen Raketen abheben können und dass sie irgendwo landen. Aber man wisse ja nicht, ob die da landen, wo sie hin sollen oder ob die irgendwo landen. Und von daher könnte man eigentlich eher davon ausgehen, dass die jetzt nicht irgendwo zielgerichtet hinfliegen können. Also er macht einen auf, die können doch gar nichts, die tun nur so. Ja. War das nicht der Titel eines großen Weltkriegsverherrlichungsschmökers, so wie die Wüstenfüchse oder Endkampf über England? Runterkommen sie immer? Von Kampfflieger, Ritterkreuzträger. Nächstes Thema. Mann, ist bei euch immer gute Laune. Und Wahnsinnsthemen. Trump, Kim Jong-un. Lukas hat schon einen Witz erzählt. Lukas hat davon erzählt, wie er mit seinem Vater morgens sonntags Mandelstuten gegessen hat. Samstags gekauft, sonntags verzehrt. Wie ich neulich erst erfahren habe, als ich die Tagesschau vor 20 Jahren gesehen habe, war in meiner Kindheit tatsächlich Sonntagsbäckereien durften noch nicht aufmachen. Das war für mich unvorstellbar. Ich dachte, das war so in den 50ern oder sowas. Nee, also der Sonntag zeichnete sich durch altbackene Brötchen auf. Ja. Ja, das ist ungefähr so, wie der Lucky hier einen leckeren Kaffee bekommen hat, Sabine ihr heißes Wasser und ich eine leere Serviette. Ich bin der Sonntag in dieser Runde. Du bist der Sonntag. Mhm. Aber der Punkt ist, dass... Dann. Also, Lucky ist ja gekommen, abhängig von der Gnade und Grace seines Sohnes, ob der sich beim Frühstück Zeit nimmt oder nicht. Das heißt, er ist ein praktizierender Vater eines kleinen Jungen. Du bist ein praktizierender Vater von einem großen Jungen. Mhm. Kannst dich aber noch gut erinnern, gerade neulich noch, wie das gewesen ist, als dein Junge klein gewesen. Ich finde Väter viel spannender als Donald Trump. Und wie heißt du? Ich heiße Vater Brandy. Nein, das glaube ich ja nicht. Truckerbräute müssen Tammy, Dolly oder Ingeborg heißen. Wie kommst du denn jetzt auf Truckerbräute? Er braucht immer noch also deinen Namen für die Sendereihe. Ach so, wie ich heißen soll hier? Er hängt quasi immer noch vor dem Vorspann fest. Dolly Brandy? Das hat ein bisschen was von Klonschaf. Ja, das bin ich doch auch. Wir hatten uns aber schon auf Mandelstute geeinigt. Nein, sag einfach Brandy. Wenn ich in Irland bin, dann nehmen ja viele meinen Nachnamen als Vornamen, weil sie das Sohn nicht anders kennen. Immer Blondie. Stimmt. Und wenn dann der Klempner zu mir sagt, listen, Brandy, das dann liebe ich ernst. Einfach total. Ach, das geht so? Ja, das wenn es ein bisschen gut. strenger wird. Nein, wenn der kluge Mensch, der sich auskennt mit den wichtigen Dingen des Lebens, wie man eine Heizung ans Laufen kriegt, wie man Abfluss frei macht, wenn der sagt, listen Brandy, also wenn man mit dem zum Beispiel, meine Freundin und ich schieben einen neuen Boiler über die Schwelle und er ist am anderen Ende von der Sackgasse und sagt, easy ladies, take it easy, dann weißt du sofort, worauf es ankommt im Leben. Den Brandy, formerly known as Mandelstute, mit ihrer Freundin in Irland über den Flur geschoben hat. Über die Schwelle, das Ding muss ja von draußen rein. Und das wollen wir nicht mehr über Donald Trump reden? Horch, was kommt von draußen rein? Der Audi. Boiler. Ja, Horch ist einer der vier Gründungsmarken von Audi. Da hat ja unser, ich möchte es an der Stelle nicht mehr verheimlichen, gemeinsamer Sohn auf dem Friedhof mal, nachdem er erklärt bekommen hat, wofür die vier Ringe von Audi stehen, nämlich Horch, Wanderer, DKW und eben Audi, gleich Auto-Union, einen Grabstein gesehen mit zwei ineinander verschlungenen Ringen und die goldenen Worte geprägt. Schau mal, die hatten einen kleinen Audi. Wie so eine Geschichte überlebt, ja. sich wandelt, verwandelt. Schön. So, also nicht über Trump, auch nicht über Horch, über die Autoindustrie. Boah, und da auch so geile Überleitung. Boah, ich jetzt verstehe. Ja, ist nicht Dieselgipfel und Frau Merkel will jetzt mit den Grünen koalieren. Das hat jedenfalls Friedrich rausgehört, als sie ein Interview gegeben hat und gesagt hat, sie wäre total offen für Wasserstoff, Elektro und alles, was... ich glaube, also da ist sie auch offen einfach so aus ihrer beruflichen, aus ihrem beruflichen Werdegang. So nachdem sie jetzt irgendwie 100 Jahre Politik gemacht hat, möchte sie jetzt langsam mal wieder irgendwas, wo es bumm macht. Oh, Physik geht. Kühe fallen um. Ja, ich fand, das war schon weit offene Tür in Richtung Schwarz-Grün nochmal zu sagen, ich werde jetzt doch mal streng böse, Dudu-Finger in Richtung Autoindustrie und allerdings als Naturwissenschaftlerin vielleicht, sage ich, das mit der Elektrotechnologie, also richtig der Brenner ist es ja noch nicht, wir sollten die Augen offen halten in Richtung Wasserstofftechnologie. Das hat ja vor allen Dingen Daimler auch lange betrieben, hat auch eine Menge Probleme, weil du noch mehr Strom brauchst, um eben das aus dem Wasser zu lösen. Aber das fand ich schon sehr deutlich, diese Idee der ehemaligen Umweltministerin ja auch zu sagen, ich setze mir ein Denkmal, indem ich die wichtigste Industrie umdisponiere oder zukunftsfähig mache. Da würde man als Grünenwählerin und Wähler vielleicht schon sagen, oh, ist was anderes. Als Schulz, der auf dem Plakat, wie ich eben gesehen habe, die Pupille am oberen Rand des Augapfels hat, also so ist der Fotografie, das heißt, er schaut von unten auf. Wählen die Deutschen devote Politiker? Ja, nicht. Ich hatte ja in der letzten Folge unserer kleinen Podcast-Reihe die Theorie ausgegeben, dass Frau Merkel die Ehe für alle als Verhandlungsmasse für eine schwarz-grüne Koalition sich offen hält. War so teilrichtig irgendwie. Ja, danach könntest du sagen, die haben alles schon abgeräumt. Genau. Die brauchen nicht mehr heiraten, die haben schon keine schwarz-grüne Koalition mehr. Das war ja auch wieder so eine Aktion. Also ich glaube, Frau Merkel hat was dagegen, irgendwie große und bedeutsame Politik zu machen. Deswegen hat sie in einem Bierzelt die deutsch-amerikanischen Beziehungen abgebrochen und bei so einem Brigitte-Talk das Thema Ehe für alle abgeräumt. Ich glaube, es ist ihrer Art zuwider oder zumindest gegenläufig, irgendwo sich hinzustellen und im Rosengarten des Kanzleramtes die pragmatische Rede zu halten und die programmatische Rede zu halten, sondern sie möchte das dann lieber so klein nebenbei, ach so, wir haben hier machen übrigens gerade so ein bisschen Geschichte und jetzt möchte ich aber wieder groß über nichts reden. Ja, ich überlege jetzt gerade, Schröder hat diese zweite Wahl gewonnen mit einer Wahlkampfrede auf dem Marktplatz von Goslar, wo er gesagt hat, wir gehen nicht mit in den Krieg, in den Golfkrieg. Wo hat er eigentlich Harz verkündet? Fällt mir der macht dann wieder eine Kurve über München, bis er zum Thema kommt. Ja, ich weiß das nicht, hat Schröder so gesagt, ungewöhnlich hat gesagt, ist, dass das die Big Words dann irgendwo... du hast ja anfangs gesagt, Frau ist Frau, die muss ich wählen. Ich bin getanzt in dieser Küche, weil ich wusste, meine Tochter wird groß mit einer Perspektive. Ich könnte, wenn ich wollte, auch Kanzlerin werden. Es ist möglich, das geht in diesem Land, das Vorbild ist da. Das ist schön, so als ich Gedanke. Bei solchen politischen Fragen nie meine Kinder vorgeschoben. Aber also andererseits ist es jetzt natürlich auch schon so, dass eine Generation von Erstwählern jetzt quasi bewusst nur Frau Merkel kennt. Also im Prinzip so das, was wir damals mit Helmut Kohl hatten, Kohl, über den wir gleich notgedrungen auch noch sprechen können, ist ja jetzt quasi Frau Merkel. Also statt Birne irgendwie Mutti. Ich weiß nicht, inwiefern die bei den ganz jungen Leuten quasi auch nur noch so eine Witzfigur ist. Und aufs Stichwort kommt ein ganz junges Leut. Guten Tag. Die bezaubernde Elinor Brandy. Elinor, wir waren hier gerade bei der Frage, ob wie das ist, wenn man in seinem bewussten Leben von niemand anderem als einem Kanzler, Kanzlerin regiert wurde. Also so wie Lukas das in seiner Jugend erlebt hat mit Kohl 82 bis 98. Und für dich gilt es fast auch, was Frau Merkel angeht. Das stimmt. Es hat wirklich so ein bisschen so ein Monarchiegefühl irgendwie. Dass man so denkt, das ist halt die Königin. Ist das gut? Naja, man hat ja tatsächlich keinen Vergleich. Aber also löst das in dir jetzt so ein Gefühl, oh, boah, es könnte mal was anderes kommen, wie ich glaube, Lucky bei dir das war? Schon, ja. Andere Frau? Ja. Ja, Frau Schulz. Ja, ist Martin Schulz dann eine Alternative? Also ist das eine Einladung, ein sympathischer älterer Herr? Oder also ich habe immer das Problem, dass ich Menschen, die so ungefähr im gleichen Alter sind oder gar jünger als ich, denen spreche ich jede Autorität ab. Also Entschuldigung, aber so, also wenn ich irgendwo einen Reporter im Fernsehen sehe, der in meinem Alter ist und ich kenne die irgendwie vom gemeinsamen Arbeiten, denke ich und so, ist cool, dass der im Fernsehen ist. Aber der ist ja noch, also ich weiß ja, wenn ich da stünde, ich hätte ja keine Ahnung von gar nichts. Woher weiß der das denn? Und also ich war jetzt bei Ärzten, die jünger waren als ich, und mir ist klar, dass es Nachwuchs geben muss, und ich finde es auch eigentlich toll, dass meine Generation gehört wird, und dann denke ich immer wieder so, das kann nicht sein. Ja, aber das ist so, die müssen so, alt und erfahren sein. Wir können doch, ich weiß, ich kenne mich und meine Freunde doch, wir können doch alle nichts. Stimmt, das kenne ich. Ich will dir keine Angst machen, aber das wird mehr im Laufe des Lebens. Also das ist bei dir auch noch so, dass du dir quasi eher so die ich muss ja, Generation wenn ich, wenn vor ich dir. Wenn ich zum Beispiel für meine Firma eine Riesensendung mit tollen Künstlern ausgedacht habe und dann sitze ich vor so einem Flabes, wo ich... Was ist das denn? Das ist gerade Flabes. Ein Kopf. Ach so. Pflege. Hat aber jetzt noch nichts über das Alter gesagt. Nee, ich hätte gedacht, nee, das wäre ein YouTuber. Ja. Flabe. Einen Jüngling anwischt, den ich normalerweise sagen würde, ey, wasch dich erstmal so. Ne? Und dann muss ich aber sagen, boah, jetzt sind aber interessante Argumente gegen unsere Idee. Stimmt, es war eine schlechte Idee. Wasch dich erstmal, was an Ideen, überleg mal. Da kommen ja wirklich steinzeitliche Schichten raus. Ja, das ist ja irgendwie... Das Format heißt übrigens neuerdings, Mandelstute und Lucky verbrüdern sich gegen mich. Nein. Und meine Tochter ist lieb und hält sich raus. Ich bin sicher, dieses Format können wir als Familientherapie an RTL verkaufen. Dann sollten wir über das Vatersein reden und über nichts anderes. Wo war jetzt eigentlich unser Thema? Mein Leben lang Kohl, so wie Schalke, mein Leben lang keine Schale oder Merkel. Ich muss sagen, dass ich Merkel die Zeit als abwechslungsreicher erlebe. Kohl hat ja auch mit Norbert Blüm durchregiert, 16 Jahre. Und mit einer schwarz-gelben Koalition. Und hier hatten wir schon schwarz-rot und schwarz-gelb und jetzt droht oder verheißt sich schwarz-grün. Und es sind ja immer verschiedene. Also es ist ja mal Merkel, Karamell, Vanille, Schoko und mit Krokant. Vielleicht macht das die Sache anders und weniger vergleichbar. Also Merkel war in der Opposition gegen Hartz, verwaltet in der Regierung Hartz. War oft eine Linie mit Westerwelle, nein, wir greifen auf gar keinen Fall in den Libyen-Konflikt ein, ist auf einer Welle mit von der Leyen, ja, Bundeswehr überall weltweit. Also sie hat doch eine größere Varianz gezeigt als Kohl. Das stimmt, das setzt aber voraus, dass die Leute sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Ich nehme mal an, für den Großteil der Bevölkerung das tut ist, aber das immer, Schokolade auch keine. Ist das immer das Gesicht da vorne. Andererseits gibt es aber ja nicht diese Müdigkeit, die es einfach bei Kohl gab. Jetzt ist die Frage, kann die SPD zum Beispiel eine Wahl nur gewinnen, wenn man tatsächlich irgendwie 16 Jahre oder sowas von der gleichen Fresse regiert wurde? Also muss wirklich sich so die Müdigkeit durchsetzen? Wir werden sehen, wir werden es einfach sehen. Sabine, es kann nicht Müdigkeit sein, um die es geht. Ist Frau Merkel gut gealtert? Frau Merkel ist Bundeskanzlerin und wenn ich sie wäre, würde ich sagen, so, jetzt möchte ich gerne selber ein bisschen leben. Dass sie sich befragt und sagt, ich habe noch genug Neugier, um den Job nochmal, falls ich gewählt werde, zu machen. Finde ich das sensationell. Also jetzt lass uns doch mal abwarten, wie dieses deutsche Volk entscheidet und dann lieber noch darüber reden, dass ich, als ich noch eine kleine Reporterin beim Kabelfunk in Dortmund war, mit langen blonden Haaren Helmut Kohl interviewen durfte. Jawohl, ich. Der kam ins Ruhrgebiet, um da zu verkünden, dass der Stahl keine Zukunft habe, die neue Technologie jetzt endlich gepusht werden müsse. Was galt damals als neue Technologie? Aluminium? Nee, schon Startups mit hier Technologiezentrum und irgendwas mit Internet war es noch nicht. Oder doch? Jedenfalls nicht Stahl, nicht Kohle. Helmut Kohl wurde in dem Wahlhearing bei RTL von Hans Meiser gefragt, was ist mit der Datenautobahn? Und Kohl antwortete, da fragen Sie den Verkehrsminister. Jedenfalls war ich als Kampfwespe auf ihn angesetzt worden, weil ich natürlich für die Stahlarbeiter hier im Revier, für den Lokalsender kämpfen sollte. Sollte dem Bundeskanzler eine Zusage aus dem Kreuz leiern, dass die Arbeitsplätze bestehen bleiben. Und ich habe um mein Leben gekämpft und er wurde so ungehalten und so unwillig, weil ich immer mit derselben Frage kam, die er nicht hören wollte, dass er sich danach so beschwert hat, bis in die höchsten Etagen, dass man ihm diese Kuh vor die Nase gesetzt hätte. Das war irre. Das hat er bei der Bild-Zeitung bestimmt nie gemacht, sich über irgendwelche Reporter beschweren. Ich glaube es auch nicht. Ich hatte Helmut Kohl an dem Tag im Radio als Interviewgast. an dem Kaiserslautern deutscher Meister geworden war und habe nach 4 Minuten über Kommandotaste gefragt, ey, das ist doch ein Parodist, oder? Weil dieser Mann dann erzählte, ja, da sei er auch in den Keller gegangen und habe für damals noch Hannelore und ihn besonders guten Schluck hochgeholt und Oggersheimer Bub und das sei nun wirklich ein ganz großer Tag und der wich in Kanyota von dem Klischee, das man hätte haben können. Wie ist wohl ein Interview, das man mit Helmut Kohl macht an dem Tag, nachdem sein Club deutscher Meister geworden ist? Kanyota davon ab und ich dachte, nein, das muss ein Parodist sein, weil das Original kann nicht identisch mit der Parodie sein. Es war dann ein Helmut Kohl Interview, habe ich erst später verstanden und eingesehen, dass ich tatsächlich Helmut Kohl interviewt hatte. Und ich weiß nicht, was der für eine Beziehung mit Hannelore hatte. Ich weiß nur über die Beziehung mit Maike. Ist jetzt ja einiges geschrieben worden, weil sie sein Ende verwaltet hat. Und jetzt war neulich zum 75. Geburtstag von Friede Springer ein O-Ton von ihr im Radio, wo sie sagte, der kam die Treppe runter in dem Haushalt, wo ich mich vorgestellt habe als Kindermädchen. Und er sagte, um Gottes Willen, weil er da schon gesehen hat, das ist die Frau meines Lebens. Er hatte schon 4 Ehefrauen gehabt, hat sie dann geheiratet. Friede Springer war das Kindermädchen von Helmut Kohl. Nein. Die war das Kindermädchen bei Springers. Und dann hat der, und sie durfte keine Kinder haben, überleg mal. Der hat ihr gesagt. Springer war das Kindermädchen bei Springers? Ja. Friede Springer kam als junges Mädchen in den Haushalt von Axel Springer und seiner Frau und war das Kindermädchen. Cool. Und er hatte schon ein paar Frauen und er hatte immer die Devise, andere Leute wechseln ihre Autos, ich wechsle regelmäßig meine Frauen. Mhm. Aber Friede ist geblieben und Friede hat den Preis bezahlt. Sonst, ne? Na, und dann hat sie eben erzählt, er hätte ihr gesagt, wenn du Kinder haben willst, musst du einen normalen Mann heiraten. Wenn du mich heiratest, darfst du keine Kinder kriegen. Und das hat sie dann geschluckt. Und da dachte ich, boah, alle reden von Trump als Narzissten. Aber was für ein Narzisst ist der gewesen, dass er sagt, du darfst keine Kinder haben, weil ich sowas Besonderes bin, dass ich dich nicht mit einem einzigen Kind teilen will. Jede Menge Männer, die keine Kinder haben wollen, weil sie es toll finden, das Kind von ihrer Partnerin zu sein und sagen, den Platz lassen wir nicht streitig machen. Ja, glaube ich auch. Die sollen mich betütteln, bekochen, auf den Arm nehmen, trösten, lieb haben und am tollsten finden. Ja, und das ist Zeichen für großes Kind. Wenn ich den so mache, bin ich raus. Das ist Zeichen für großes Kind. Weil wir jetzt gerade dabei waren, Axel Springer und Helmut Kohl irgendwie auseinanderzunehmen. Zu vergleichen, ja. Narzissten unter sich. Helmut Kohl war für mich halt immer schon so die Witzfigur, wie du auch vorhin schon sagtest, mit Parodist und sowas. Birne, genau. Also mein Helmut Kohl-Bild ist maßgeblich von den Gummipuppen aus Hurra Deutschland geprägt. Eigentlich fast ausschließlich. Es gibt schöne Videoaufnahmen, wie ich als 11-Jähriger Helmut Kohl parodiere. Können wir vielleicht an dieser Stelle auch mal kurz. Und unser heutiger Gesprächsgast ist ein etwas berühmter Mensch, nämlich Helmut Kohl. Guten Abend, Herr Kohl. Herr Kohl, ich rucke jetzt ein bisschen ab, denn Ihre Aussprache ist ja doch ein bisschen nicht gerade ungewohnt. Und dann war der halt irgendwann nicht mehr Kanzler und sowas. Und dann kippte das so direkt in dieses tragische Familiennarrativ mit dem Selbstmord der Frau, mit der unvergessenen Spiegeltitelgeschichte Frau im Schatten. Und dem Zerwürfnis mit den Söhnen. Und Thema Vater. Genau. Und dann eben jetzt so dieser Schluss. Also wenn es wirklich so stimmt, wie es dann am Ende transportiert wurde, dass die Söhne aus dem Radio davon erfahren haben, dass ihr Vater gestorben ist, dass die da hingekommen sind und Kai Diekmann die Tür geöffnet hat. Was man wirklich niemandem wünscht. Nicht mal Kai Diekmann wünscht man, dass er ins Elternhaus kommt und Kai Diekmann die Tür. Also Kai Diekmann war bei denen zu Hause und macht den Jungs die Tür auf? So geht die Legende. Und ab da durften die Jungs dann auch nicht mehr rein. Im Hintergrund winkte aber schon Stefan Holthoff-Pförtner, unser neuer NRW-Landesmedienminister, der Anwalt und Vertraute Kohls bis auf die letzten Meter war und zur Strafe dafür sofort eben Minister in der neuen Laschet-Regierung werden musste und nun gleichzeitig zuständig für Medienkontrolle in Nordrhein-Westfalen ist und 17% des größten Zeitungsverlages besitzt, nämlich der Funke-Gruppe, früher war's. Das ist schon eigentlich eine Trumpsche Qualität von Bock zum Gärtner. Ja, das ist, man kann jetzt, glaube ich, Hugenberg sagen, weil jetzt echt keiner mehr weiß, was Hugenberg ist. Und früher hat man immer gesagt, Springer, der ist ja bald so gefährlich wie Hugenberg. Dabei hatte Springer immer eine höhere Reichweite als. Was ist mit Fachmann zum Politiker machen? Ist da irgendwas gegen zu sagen? Das ist die, ich glaube, die Hochschulabschlussversion von Bock zum Gärtner, ja. Fachmann. Ich finde Fachmann gut. Ich glaube, so Freunde von Angela Merkel haben bei dir auch einen Status, das ist sowas Ähnliches wie Frau. Ja, stimmt. Ja, Frau Holter-Förbner. Ja, dem Mortibus nihil nisi, um auch mal ein bisschen humanistisches Bildungsideal hier unterzuflügen, über die Verstorbenen, eigentlich heißt es wörtlich, über die Verstorbenen niemals nichts. An dieser Stelle möchte ich würdigen, dass Kardinal Joachim Meissner von uns gegangen ist, dem ich großen Respekt entgegenbringe. Was würdigst du jetzt, dass er von uns gegangen ist, dass er sich endlich... Ich möchte meiner Würde Ausdruck verleihen. Nein, ich möchte jedenfalls... Fandst du ihn gut? Ich fand ihn... Und jetzt kommt ja genau dieser lateinische Spruch, den du jetzt gerade genannt hast, zum Tragen. Mhm. Der ist jetzt weg, der ist jetzt tot und fertig. Ach so. Ja. Also Kohl, Geschichtsbuch, deutsche Einheit, dolle Sache. Euro. Das ist ja, ja, war das jetzt ein Elfmeter? Ich wollte gerade sagen, Zeitzeugen sagen, das hätte wirklich auch ein junger Union-Kreisvorsitzender Recklinghausen hingekriegt, weil eben Gorbatschow und weil die Zeit reif war und so. Oder hätte man es auch versieben können? Also ist der Kohl aus der Nahsicht lächerlicher und ja kleingeistiger, dorfbürgermeisterlicher, denn die Figur, die im Geschichtsbuch stehen will, die im entscheidenden Moment nichts falsch gemacht hat. Vielleicht ist es einfach nicht mehr, was man von Politikern erwarten sollte. Im entscheidenden Moment nichts falsch machen, würde ich mir für manche Momente in meinem Leben wünschen, dass ich das hinkriege. Also, wenn man es daran misst, ist ja Donald Trump quasi das exakte Gegenteil davon. Ist ja wirklich in jedem entscheidenden Moment den größtmöglichen Blödsinn. Ja, aber wie seht ihr das? Es ist ja immer, dass wir uns aufregen als sozusagen wohlerzogene Kinder der Amerikaner, als Liberale, als Freiheitliche, als demokratisch Gesinnte und Gestimmte, wenn der Trump was macht. Dann gibt es die Erregungswelle. Und dann gibt es aber auch eine Erregungswelle in Amerika, wo dann Trump nochmal korrigieren muss oder wieder einen Sprecher feuern muss oder wo die Partei sagt, das gehen wir nicht mit und an Obamacare halten wir immer noch fest und eine Mauer gibt es immer noch nicht und es gibt noch auch keinen Nuklearschlag auf irgendeinen willkürlich gesetzten Gegner. Also das Narrativ könnte später auch mal sein, die Demokratie in Amerika hat sich bewährt, weil sie selbst so einen komplett Quartalsirren eingegärtnert hat. Also die alte Geschichte von Checks and Balances und den hegen wir schon ein. Ja. Glaubst du das? Nee, ich frage euch. Ich bin da im Moment so ambivalent, weil ich mich selber dabei erwische, dass man auch über jedes Stöckchen springt. Also ich habe die letzten Wochen damit zugebracht, also gerade als mein Sohn Kita-Ferien hatte, einfach bei Facebook und Twitter nicht mehr reinzugucken. Ich habe festgestellt, dass es für meinen Seelenheil unglaublich ist, also dass ich völlig ruhig und gelassen und sowas war. Und also gut, die Push-Benachrichtigungen der New York Times und sowas kommen immer noch auf mein Handy und jedes Mal, wenn ich draufgehe, denke ich, das kann einfach, das denkt sich doch jetzt wirklich jemand aus, aber irgendwie, ich kriege halt nicht mehr alles mit und warst glücklich. Ich war glücklich und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem dieser Regierung oder dieser Person, Donald Trump, der ja auch alles auf Social Media raushaut, woraufhin dann immer auch so eine Spirale natürlich in Gang kommt, die einerseits dann den Gegenwind erhöht und den Druck auf ihn und andererseits aber dann auch wieder dann so in seinem Windschatten dann der nächste Irrsinn irgendwie so aufsteigt. Und ich denke so, wenn man jetzt kein Twitter und sowas hätte, also alle das nicht mehr hätten, hätte man es dann nicht schon sehr weit runtergekocht und also faktisch wäre er wahrscheinlich niemals in dieses Amt gekommen ohne Social Media. Also wenn man jetzt einfach Twitter ausschalten könnte, das eventuell schon helfen, den Atomkrieg zu verhindern? Ich hatte dich jetzt gerade so verstanden, dass es einfach eine kluge Direktive wäre, um Politik ergebnisorientiert zu betrachten und nicht diese ganzen Wellen mitzumachen. Das auch. Also bewegt hat er nichts. Nein. Außer Wellen. Ja. Es gibt Obamacare noch immer. Wie gesagt, es gibt keine Mauer zu Mexiko hin. Irgendwelche Nazis sagen, jetzt müssen wir morden, um die Wahlversprechen von Trump durchzusetzen. Das ist so gesehen sein einziger Erfolg, dass er es geschafft hat, in den USA Nazis groß zu machen. Sichtbar. Ja. Naja, also wieder seit 1939 gab es Versammlungen des Deutsch-Amerikanischen Bundes im Madison Square Garden. Ja, im National Socialist gab es immer und eine gewisse Nähe zum Clan und so. Friedrich betrachtet sich schon seine Fingernägel. Ich glaube, wir interessieren ihn irgendwie nicht wirklich. Die sind aber auch sehr dreckig. Wir sitzen ja heute hier am Tisch mit der Frau, die mir das Schwarz unter den Fingernägeln nicht gönnt. So ist es. Dabei habe ich da heute so besonders viel davon, weil ich gestern Abend eine Meinungsverschiedenheit hatte mit dem, Achtung, Radsportfreunde, Mitnehmer des Umwerfers. Umwerfer. Mitnehmer des Umwerfers, nicht reinplaudern. Davon kommt das Kettenfett unter seinen Nägeln. Ja. Und das war... Ich vertrete hier am Tisch die Arbeiterklasse, die, wie gesagt, kein Kaffee, kein Wasser hat, sondern eine leere Serviette, wo ich schon viel interessante... Die Arbeiterklasse, wer hat die Wäsche da draußen aufgehängt? Ich lach mich schlapp. Unsere polnische Haushaltshilfe. Apropos Söhne und Väter. Das Thema Söhne und Mütter ist auch geil, weil Disgrace Mugabe, die Frau des Unsterblichen, die heißt Grace, aber die wird Disgrace genannt, weil die immer alle verhaut. Mit ihrer Handtasche schlägt die um sich und verkloppt Fotografen. Die ist in Südafrika in ein Hotelzimmer gegangen und hat ein Model blutig geprügelt mit dem Stecker an der Verlängerungsschnur, weil die mit ihren Söhnen gefickt hat. Und die Söhne sind... Bei den Söhnen darf die Mutti das aber nicht mehr machen. Nein, die macht das bei dem Model. Das Schuld ist, dass ihre Söhne jetzt nicht studieren, sondern im Hotelzimmer rumhuren. Das finde ich unglaublich, diese... missratenen Jungs, die, wenn man sich da erstmal reinkniet, weil die überhaupt nichts machen, was man tun sollte. Aber jetzt nicht, weil sie Sex haben mit tollen... Kein Stück, nee. Sie saufen, sie verwüsten, sie, wo immer sie auftauchen, ob in Dubai oder in Johannesburg oder in Kapstadt oder sonst wo, da benehmen sie sich wie Rotz am Ärmel, verletzen auch, also Untergebene, einfach so Herrenmenschen im schlimmsten Sinne. Mhm. Reiche Söhne, die sich wie Herrenmenschen benehmen. Und die Mutter, die zu Hotel kommt und das Model verhaut, mit denen die gerade im Bett sind. Ich finde das unglaublich. Die waren gleichzeitig mehrere Söhne mit einem Model? Zwei Söhne und ein Model. Und Disgrace hat das Mädel verhaut. Also, das heißt ja brüderlich teilen. Also ich verstehe alles. Das macht uns so stark. Ich wollte nur mal was Frauenfeindliches in diesem Gespräch beisteuern, dass ich Disgrace Mugabe unmöglich finde. Frauenfeindlich ist aber erst dann verzieht sie ihre blöden Blagen und dann verhaut sie auch noch andere. Also ist sie das Mädchen verhaut, finde ich natürlich offensichtlich Bullshit. Aber wäre es besser, wenn sie die Jungs verhauen würde? Nein, sie sollte einfach... Ficken? Meine Damen und Herren, liebe Kinder. Hätten wir vorher eine Warnung aussprechen sollen? Achtung, ich mache einfach wieder dieses Explicit, dann kann man es beide... Umrechnen, unter einem Corner-Logo. Ja. Also wie zum Beispiel hast du das vor, deinen Sohn großzuziehen, damit der nicht später... Mit Models? Die ganze Zeit, wie erzählt man Söhne, damit sie mit Models lizenziert. Planst du irgendwas für das Leben deines Sohnes? Planst du irgendwas für das Leben deines Sohnes? Ja. Das ist eine interessante Frage, weil das ja irgendwie so oft so eine Art unterstellt, dass ich quasi so den Masterplan hätte und er irgendwas machen müsste, was ich will oder sowas. Das ist jetzt nicht so der Gedanke. Also unter dem Aspekt, nee. Ich versuche. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 2017 ein super Wahljahr, das uns die Themen nur so reinschaufelt. Wir hätten keine Sekunde, um über private Dinge zu reden, denn natürlich. Also die Wahl kommt und es wird gewählt. Und es wird Frau Merkel und bäh. Es ja, ich glaube, ist überhaupt nicht sicher, dass es Frau Merkel wird. Die keinen Sohn hat. Die hätte also jetzt geht's aber tief. Und keinerlei Ausrede, Supermodels zu verhauen. Oh, hammer tief. Oh, das bringt ihr nochmal richtig Wähler. Also ich wünschte mir für meinen Sohn, dass der glücklich wird. Sowas zum Beispiel. Genau. Dass der frei ist. Ja. Spricht das nicht gegen eine erneute Kandidatur von Frau Merkel? Ich glaube, man kann auch unter Frau Merkel durchaus glücklich hier leben. Das ist doch genau ihre Botschaft, dass sie immer in jeder Neujahrs- oder Weihnachtsansprache, ich kriege das nicht mehr hin, wer macht Neujahr und wer macht Weihnachten? Weihnachten macht der Präsident. Neujahr macht der. Ich müsste erst mal nachgucken, wer der Präsident ist. Andersrum. Sagt, gucken Sie einfach, in welchem politischen Zusammenhang Sie Ihr privates Glück am besten verfolgen können. Das ist eine Kernbotschaft von Merkel. Ja, das ist aber auch eine Kernbotschaft in der Demokratie. Das private Glück. Ich soll also gar nicht für die Gesellschaft denken, sondern für meine egoistischen Interessen. Nein. Dein privates Glück hängt auch mit anderen Menschen zusammen. Meinst du nicht, nee. Ach, das stimmt. Ich bin ein bekennender Autist. Lucky, sag du doch mal was. Ja, da stehe ich jetzt schon wieder vor einem Problem, weil tatsächlich, soweit ich das überblicken kann, keine einzige politische Partei mir und meiner Familie irgendwie helfen würde beim Existieren oder sowas, weil also die Mutter meines Sohnes und ich erziehen das Kind getrennt, aber sehr freundschaftlich. Und er ist halt die Hälfte der Zeit bei ihr und die Hälfte der Zeit bei mir. Und das heißt, du bist Steuerklasse? Maximal. Kein Ehegattensplitting? Natürlich nicht. Das heißt, eine von 2 Millionen Familien in Deutschland, wie auch wir, die alle Kosten neben aller Liebe und allem Glück der Elternschaft haben, aber vom Fiskus behandelt werden wie Leute, die nicht verheiratet sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine gleichgeschlechtliche Ehe eingehe, dann genieße ich das Ehegattensplitting. Heißt also, zwei Schwule ohne Kinder sparen Steuern. 2 Millionen Familien in Deutschland, die Kinder großziehen, nicht. Ja. Es sei denn, du wählst die Grünen, die sagen, Splitting für alle Familien, nicht für alle verheiratet. Ja. Musste mal drüber nachdenken, Lucky. Aber wahrscheinlich wächst die Forderung dann nach Ehe für alle, auch für die, die sich hassen. Dann könnten wir auch heiraten. Ja. Und das sind so Konzepte. Und ich weiß, dass das jetzt weit davon entfernt ist, Mainstream zu sein oder so. Aber es ist ein Konzept, das größer wird. Man liest ja dann immer wieder Artikel über das Thema. Das ist in Skandinavien natürlich, wo man immer schon weiter ist, auch durchaus schon fast Usus ist unter getrennten Eltern, dass das Kind bei beiden gleichberechtigt aufwächst und sowas. Und ich weiß, dass das so ein bisschen Special Interest ist, aber es ist halt genau das, was mich interessiert. Das wäre genau das Thema, mit dem mich ein Politiker jetzt überzeugen könnte. Und es ist irgendwie keiner da, der mich an dem Punkt abholt. Und dann denke ich so, ja, ich weiß, dass es dann auch egoistisch ist, aber irgendwas muss ich ja meine Entscheidung festmachen und dann mache ich die an irgendwas fest, was mich persönlich betrifft, weil genau. Alles andere ja im Großen und Ganzen, CSU kann man hier nicht wählen und AfD klammert sich von selber aus und dann hat man halt so den großen Block, wo man so sagen kann, so ja, so im Prinzip ist die Übereinstimmung da bei allen so zwischen 60% und 80% oder sowas. Okay, wir haben Konfliktlagen wie Ukraine ungelöst, Syrien ungelöst, Korea noch mit drin. Und viele andere drohende Konfliktlagen. Wir haben eine Reihe Irre um uns rum. Trump, instabile Verhältnisse nach wie vor in vielen europäischen Ländern. Auch mit Despoten oder welchen, die auf dem Weg dahin sind. Angela Merkel muss Außenminister bleiben. Ich glaube, gegen dieses testosterongesteuerte Spontane hilft dieses völlig valiumhaltige Grundlinienspiel, was sie macht, super. Also sie steht immer ganz weit hinten und dann sieht sie den gegnerischen Ball, um Tennisbild zu bleiben, lange auf sich zukommen, kann sich einen guten Move ausrechnen. Das beruhigt tatsächlich, je irrer die anderen werden. Und innenpolitisch gibt es das Thema Gerechtigkeit. Und deswegen müsste man sich eine GroKo wünschen, wenn wir nicht eine gehabt hätten, die so scheiße gewesen sind. Also dieses Modell. So scheiße war die nicht. Man hat so eine. Ich habe auch das Gefühl, jetzt ging's so. Also die erste war total überflüssig und sinnlos und jetzt ist so. Ja, okay. Also vielleicht auch, weil man den Vergleich zu dieser schwarz-gelben dazwischen hat, die einfach wirklich die überflüssigste Nachkriegsregierung war wahrscheinlich. Ja, ja gut, die hat das einfach wegverwaltet. Die hat es nicht mehr angefasst und sich über die Zinsen vom Konto von Wolfgang Clement und Gerd Schröder und Joschka Fischer geholt. Das hat Kohl auch noch 4 Jahre gemacht nach der Wiedervereinigung. Also das waren unsere Wahlempfehlungen. Ich würde immer jeden wählen, der sagt, die Deutschen sind zu 70% gegen Kriegseinsätze und der Bundestag ist für 70% dafür und ich werde die Partei, wenn es eben nur leider eine ist, die auch klar sagt, wir sind bei der Mehrheit der Deutschen, wir wollen keine Kriegseinsätze. Und jetzt du. Ich sag das nicht, was ich wähle. Eine Wahlempfehlung, also nach welchen Kriterien? Lucky hat seine Kriterien gesagt, ich habe meine gesagt. Oh Gott, meine Kriterien sind, ich möchte. Oh. Ich kann das nicht formulieren. Das ist bei mir eine hochemotionale Entscheidung, weil ich die Politiker danach beobachte, ob ich denen trauen kann oder nicht. Und ich sortiere die echt einzeln. Würdest du Lindner trauen? Nein. Falsche Frisur, geile Kampagne schon wieder. Also ich denke, aufgesetzt auf die NRW-Kampagne, die ja irre funktioniert hat. Ja, aber auch so eine Kampagne, die, glaube ich, die eigentliche Zielgruppe, also junge Menschen, vor allem ins Ironiezentrum trifft. Also so, haha. Es gibt einen Leak, den werden wir diese Woche veröffentlichen im Zusammenhang mit dem NDR, über ein Strategiepapier der FDP, wo drin steht, das darf auf keinen Fall in fremde Hände geraten, weil da ist beschrieben, welche Zielgruppe die FDP wirklich anstrebt und erreichen will. Und dummerweise haben sie aber in dieses Papier an alle FDP-Kreisverbände auch gleich das Passwort und die Internetdomain mit reingeschrieben, sodass es jetzt jeder hat. Und da ist, die spielen Golf, die fahren Mercedes, die beobachten Aktienkurse, die sind über 55, die sind männlich, die sind besser verdienende. Das ist laut FDP ihre eigene Kernzielgruppe. Und alle 20 Mann? Und die glauben, dass die Kampagne geil ist. Die glauben, dass das den jungen Leuten gefällt. Die glauben, dass sie wahrscheinlich eine jüngere Sekretärin anbaggern können, wenn sie selber so cool sind wie Kubicki. Dass die jungen Leute selber, das sagte Karl auch sofort, boah, ist das aufgesetzt. Und es war mir mit meinen alten Augen, ich bin 56, nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, ja, das sieht so aus wie so YouTube-Stars, wie der da so rumlungert und unrasiert ist und so. Und ja, jemand von Mitte 20 sagt, boah, ist das geheuchelt und hat sieht die Details offenbar in der Visualisierung, warum das unglaubwürdig ist. So wie früher immer Peter Alexander in jeder Peter Alexander Show einmal Riesenbrüller Foto vorher in der Hör zu als Punker auftrat. Oh Gott. Mit so, wo du das Mastix sah, mit dem die irgendwie Rasierklinge in die Locke getackert war. Aber ich denke dann, meine Eltern sagten, Mensch, der Peter, das ist ein wilder Junge, der traut sich was. Und wir da saßen und dachten, boah, ey, so stellt sich die Oma im Punk vor, Scheiße. Ganz was anderes. Was für ein Verhältnis hast du zu Elvis? Der ist heute vor 40 Jahren gestorben, wie ich WDR4 den ganzen Tag schon über entnehme. So direkt eigentlich keins. Also ich kenne halt irgendwie so ein paar Songs. Ich singe bei SingStar gerne Suspicious Minds, was auch ein sehr guter Song ist, wie ich finde. Sein bester. Der hat natürlich irgendwie Rock'n'Roll erfunden, so sagt man irgendwie, aber der war halt wirklich schon zu lange weg und abgeräumt vor meiner Geburt. Also der war, wenn die Beatles bei mir noch eine Rolle gespielt haben und die Stones, weil meine Eltern damit aufgewachsen sind. Der war schon. War Elvis halt wirklich so die halbe Generation davor, die für mich keine Bedeutung hatte. Vielleicht irgendwie für meine Großeltern. Habe ich nie so drüber nachgedacht. Für mich ist es auch keine Person, mit der ich irgendwas zu tun habe. Witzigerweise, weil ich könnte ja. Von dem kommt nur so eine Riesenportion Traurigkeit rüber und ja. Große Verzweiflung. Und das ist natürlich, glaube ich, auch, das ist so eine Lebensgeschichte, ach, so ein bisschen so wie Kohl oder sowas, wenn man die halt so von hinten, also vom Ende her anguckt, dann sieht man, glaube ich, auf dem Ganzen davor schon irgendwelche Schatten liegen. So. Also wenn man es miterlebt hat und sowas und dann sein Ende gesehen hat, dann war es sicher große Trauer irgendwie und also so von dem strahlenden jungen Mann dann zu dem Fetten, der in Las Vegas aufgetreten ist und sowas. Ich war in den USA mal auf einer Halloween-Party, wo jemand sagte, also ganz egal, wie du am Ende aussiehst, du kannst immer noch als 1977 Elvis gehen. Und hattest du gesagt, das heißt Raketenwissenschaftler, ne? Diese Party war das. Hat Michael Jackson Elvis beerbt? Ja, an Selbstwegschlachtung. Ja. Finde ich die sehr ähnlich, stimmt. Und an Exzentrik und sowas. Und also dieses die Neverland Ranch und Graceland ist dann natürlich irgendwie schon so eine. Ist doch derselbe Trauerprinz, ne? Genau, der Trauerprinz und dieses ins Fantastische ausragen, auch dieses Amalgamisieren von was immer ist, wenn Eddie Van Halen, eigentlich sagen wir mal ein Hardrocker und Gitarrengott, wenn der ein geiles Solo hat, dann muss er das auch haben. Und genauso hat, glaube ich, auch Elvis, er hat sich kaputt gelacht über Background-Sängerinnen. Da gibt es legendäre Nummern, wo man zum Glück Tonbandmaschinen mit hat laufen lassen. Und man sagt, boah, sind die singen so. Und bis oben hin immer voll mit Pharma. Sehr ähnlich, stimmt. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sieht sich schon manchmal ähnlich. Ja, was jetzt auch dann für so, sagen wir mal, Leute wie Justin Bieber oder sowas dann so perspektivisch auch dann vielleicht ein bisschen deprimiert. Da liegt die Leiter. Ja. Sind wir schon bei den großen Toten? Nee, eigentlich noch nicht. Ich wollte, also wir haben ja immer so eine Liste, über die wir nicht zwingend sprechen müssen. Also zum Beispiel über Olympia im Ruhrgebiet. Das ist. Ich wünsche mir, dass Robert Mugabe endlich stirbt. Und eine Demokratie. So offen haben wir das jetzt bei Helmut Kohl nicht diskutiert. Und eine Demokratie in seinem Land etabliert wird. Das wäre mein Wunsch. Ja, aber seine Frau sollte ihm jetzt trotz allem nicht nachfolgen. Doch, auch. Disgrace muss auch weg. Und diese ganzen. Ach so, im Amt nachfolgen, nicht nein, in die Urne. In die Urne. Ja, ich meine, nein, das kann ich von meinem feministischen Standpunkt aus nicht belegen, was du Es sind Leute gestorben. Komm, jetzt kommen wir zum lustigen Teil, der bunte Rauschmeißer. Ihr macht hier bunte Rauschmeißer? Ja, wir können noch irgendwas über diese Fipronil-Eier sprechen hier. Nein, ihr glaubt, dass das irgendjemand interessiert, wenn die Eier durch sind. Das interessiert keine Sau. Die Eier sind durch, die Leute sind froh, genau. die eben Fipronil-Reinigungsmittel aus Belgien. Das ist eine belgische Firma, Hühnerstall. Die hat gesagt, wir machen euch den Hühnerstall sauberer als alle anderen. Da sollt ihr sehen, wie gut es den Hühnern hinterher geht. Und damit es funktioniert, haben sie eben dieses Medikament, was mit Reinlichkeit überhaupt nichts zu tun hat, beigemischt. Ja, und das haben wir alle schon mit Lust wieder vergessen. Und wir können jetzt stundenlang darüber diskutieren, ob die Hühnerfarmer gesagt hatten, Mensch, da staune ich aber, dass es hier so sauber wird, dass es meinen Hühnern so gut geht. Oder ob sie gesagt haben, wenn der Zulieferer das Verbrechen begeht, kann ich nicht in den Knast müssen. Und da ist die Analogie zur Dieselscheiße, dass man gesagt hat, Bosch muss diese Verbrechersoftware anbieten, dann können wir hinterher sagen, ja, Mensch, da hat uns der Zulieferer beschissen. Und damit guten Abend. Ja, können wir eigentlich nur irgendjemandem trauen? Ich Volkswagen nicht mehr, weil wenn ich unter einem Dach die Marke VW, Audi, Skoda und Porsche in dem Fall habe, warum brauche ich dann ein Kartell? Hallo, wie blöd muss ich denn sein? Das können die bei einer Flasche Ketchup in der Werkskantine in Wolfsburg besprechen. Dass sie sagen, wir sagen jetzt einfach, es gibt keine bessere Umwelttechnologie als Harnstoff und unsere Kunden werden verprellt, wenn der Vati an der Tanke halten muss. Und dann sagen die Kinder von der Rückbank, ja, jetzt haben wir Benzin, jetzt haben wir Öl, was macht der denn da noch? Ja, der Papa muss noch in den Tank pissen. Das will keiner, also behaupten wir einfach, wir kommen dann mit einem halben Liter auf 1 Milliarde Kilometer aus. Und das dafür, wer dafür ein Kartell braucht, echt. Liebe Ohren dieses Podcasts, während Friedrich Küppersbusch, der erhabene Meister, dieses Gespräch geführt hat, hat er vor sich liegend eine grün-weiße Serviette mit einem Kuli bemalt, mit Xen, mit einer Torwand und mit zwei umkästelten Namen. Und der eine Name ist Brandy und der andere ist Merkel. Ja, die beiden kometenhaften Frauenpersonen. Ich finde, das ist ein schönes Leben, kleines Produkt. Wir hatten sonst hier auch immer mal gastronomische Köstlichkeiten. Möchtest du ein Stück Schokolade, Lucky? Wenn du die Schokolade, die da hinter dir auf der Heizung liegt, was immer der beste Ort ist, um... Ich habe einen Kühlschrank. Mir ist mehr Schokolade. Aber das gehört Elli mit. Mit Nuss ist deine. Mit Nuss ist meine. So. Das können jetzt unsere Hörer nicht sehen, aber es handelt sich dabei um die beste Schokolade der Welt. Tatsächlich um ein Produkt der Firma Cadbury's. Ja, aus Irland, von uns persönlich eingeflogen. Dankeschön. Ja, Sabine hat Schokolade, aber keine Papiere mehr. Sprechen wir es offen an. Das interessiert keine Sau. Gut, also ist nicht ihr Auto aufgebrochen worden, ist alles nicht passiert. Die Iren haben im Radio gesagt, während in Brüssel der Brexit verhandelt wird, machen wir eine Sendung über Abschied. Und haben die tollsten Sachen mit Abschied gemacht, eine Opernarie oder Roy Orbison mit It's Over. Nur so Szenen aus Kurzgeschichten und das war so eine geile Idee, den Brexit so zu nehmen als, guck mal, was gibt's denn noch alles für Trennungsszenen und Trennungsschmerz. Und als wir das Auto aufgebrochen haben, was haben die Nachbarn gesagt, wer es war? Das waren natürlich Engländer, das sagen die Iren, wie aus der Pistole geschossen. Ich traf einen Engländer bei einer Fahrradtour über ziemlich moribunde und nasse Feldwege und er sagte dann, er hat da oben so ein paar Acres in den Bergen gekauft und Schaffarmer vermietet und verpachtet und er selber sitzt auf seinem Haus manchmal 3 Wochen, haut sich den Fridge voll mit Tiefkühlkost und dann muss er nicht raus und muss niemanden sehen und dann würde die Country-Sendung hören und könnte er so laut hören, wie er wollte. Dermot Moriarty in Radio Kerry ist ein Gott, ist ein Country-Gott. Ja, Peter Urban ist auch ein Gott, sag mal ehrlich. Ich glaube, wir machen hier gerade die größte Werbung für irisches Radio, die überhaupt denkbar ist. Egal. Kennst du den langjährigen ESC-Moderator? Terry Wogan. Wer kennt ihn nicht? Da ist die Vokabel G-O-T-T mal angebracht. Der hat, weißt du, was der gemacht hat, Lucky? Als er noch im irischen Radio gewesen ist. Schokolade ist lecker. Sich in den Nachrichtenraum geschlichen und hat dem Nachrichtensprecher sein Manuskript angezündet. Einfach, weil er Bock drauf hatte. Das ging ja heute gar nicht mehr. Heutzutage wird das alles vom Computer abgelesen. Och, Terry Bogan, du fehlst, du fehlst, du fehlst. Ein gutes Stichwort. Aber Andrea Jürgens auch. Ja. Und Gunter Gabriel. Das ist kein Vergleich. Chris Roberts. Ich mache das wirklich am Ende von diesem Podcast. Wir machen das wirklich am Ende von diesem Podcast. Adam West ist auch gestorben, Batman. Ja. Jeanne Moreau, das muss betrauert werden. Jeanne Moreau und Simone Schöner Bell. Schöner als Brigitte Bardot und Marilyn Monroe zusammen. Mm, Ransom Cowboy. Ransom Cowboy. Genau wie Joachim Kardinal Fehler. Chester Bennington ist gestorben von Linkin Park mit 41. Das ist immer so, so Nachrichten, die einen eher so, also gerade in meinem Alter dann eher so treffen, weil dass jemand stirbt von einer Band, deren Debütalbum du quasi mitbekommen hast. Also nicht jemand, der schon da war, sondern den du hast aufsteigen sehen. Und dann mit 41 Selbstmord, 6 Kinder ist schon irgendwie hart und blöd und ja. Furchtbar. George Romero von den Zombie-Filmen. Und kein Wikipedia-Eintrag, keine großen Nachrufe gab es auf Renate Erichsen, die mit 84 gestorben ist. Sie war eine treue Hörerin unseres Podcasts. Ach. Hat unser beider Karrieren oder unser dreier Karrieren, glaube ich, sehr wohlwollend immer verfolgt. Echt? Meine vielleicht mehr als eure, denn das war meine Oma. Wir hatten uns beim vorletzten Podcast vorgenommen, am Ende jedes Podcasts irgendwas Positives hervorzuheben. Haben es beim letzten Mal prompt vergessen. Mhm. Deswegen wollen wir unter dem Namen Es war nicht alles schlecht jetzt nochmal kurz irgendwas Positives hervorheben. Es war nicht alles schlecht. Was war denn gut? Oh, sowas musst du mir früher sagen, dann fällt mir was. Denk du noch eine Sekunde drüber nach. Gib mir währenddessen die Gelegenheit, ein Phil Collins Konzert in der Köln Arena zu loben, bei dem ich war. Es hat nur 100 Euro gekostet. Oh. Und, ist ja auch tot? Nee, die Tour heißt sogar Not Dead Yet. Hm. Und ich dachte vorher so, naja gut, gehst du mal hin, so weil Held der Kindheit und sowas. Schauen wir mal, wie das so wird. Er verbringt das Konzert im Sitzen, weil er nicht mehr stehen kann nach Rückenoperationen, die fehlgeschlagen sind. Er spielt auch selber nicht mehr Schlagzeug, aber sein 16-jähriger Sohn sitzt da. Und das ist halt auch, wir haben über Väter gesprochen. Er hat den ersten Song, welcher gleich Against All Odds war, vor einem Vorhang gesungen. Und dann irgendwann kam das Licht von hinten und man sah so den Schlagzeuger in das riesigen Schatten über Phil Collins Thron. Und es ist halt sein Sohn. Und wenn du das halt weißt, dann ist es halt so als Bild so, wow, okay. Und der macht das richtig gut. Also wer mit 16 so trommelt, der wird da auch das später beruflich machen, mutmaßlich. Schöne Kurve zu Vater-Sohn. Schöne Kurve. Ja, und das war ganz toll. Es gab dann auch, der Sohn kann auch Klavier spielen. Dann hat er neben seinem Vater am Klavier gesessen und gespielt. Und das kann man super kitschig finden, gerade wenn man weiß, dass diese Konzertreihe jeden Abend auf die gleiche Weise abläuft und sowas. Aber ich fand es total toll und es war auch für mich eine große Kindheitserinnerung. Der zweite Song direkt war nämlich Another Day in Paradise. Für mich einer der Songs meiner Kindheit. Mhm. Mutmaßlich immer in irgendwelchen WDR-Sendungen, auch in der Nähe von euren Stimmen gehört. Und das war echt toll. Und dann dieses Konzert und natürlich einer der größten Momente der Popgeschichte, dieser Drum-Fill bei In the Air Tonight. Damit ist das Kind wahrscheinlich groß geworden. Ja. Das ist, also dieses Drum-Fill hat im Leben vom Sohn von Phil Collins ungefähr die Rolle wie Helmut Kohl in Dime. Er kennt es nur noch als Parodie? Der Sohn von Brian Ferry, Tara Ferry, hat Schlagzeug gespielt auf dem letzten Brian Ferry Album und meine Liebste hat mir zu Weihnachten geschenkt und jetzt vor kurzem eingelöst. Ein Konzert von eben diesem Brian Ferry, der Sohn war aber nicht mit dabei. So weit geht der Kitsch jetzt nicht. Aber selbst du hast gesagt, in diesem Alter, jetzt kommt er zu der Würze und Reife, dass du es erträgst, über all die Jahre, all die Roxy Music Konzerte mit mir besucht haben zu müssen. Das ist Gejammer. Der ist jetzt richtig gut drauf. Der hat jetzt eine schöne Form erreicht. Ich weiß, was gut ist. Ich habe eine Woche Ferien mit dem Vater meiner Kinder gemacht und wir haben uns vertragen. Das war schön. Ich war auch dabei. So, das war mir eine große Ehre. Ja, das war eine große Freude. Das war echt toll und lustig. Und wir hätten an vielen Stellen noch viele Stunden weitersprechen können. Also wir vor allem. Ja, aber Sabine muss jetzt die Küche aufräumen. Also ich gebe Folgendes zu bedenken. Schultern runter, lächeln, atmen. Wir packen ein paar Shownotes auf meinen Blog bei coffeeandtv.de. Kann man dann irgendwie nachlesen, falls wir irgendwelche Artikel erwähnt haben. Ja. Verlinke ich die an. Ja, wir haben ja im heutigen Podcast, also wir haben letztes Mal schon hinten sehr clever versteckt und der großartige Hans Hoff, dem macht man nichts vor. Der hat es gefunden, eine wichtige Mediennachricht. Und die Nachricht, die wir heute versteckt haben, puh, also Sie werden es finden, machen uns nichts vor. Schneiden wir jetzt an der Stelle einfach irgendwas rein. Schweinehälftenpreise in der Zentralmarkthalle in Hamm, so hat meine Karriere beim WDR, der, ich finde, gut weggekommen ist. Lucky hört den ganzen Tag WDR 4. Was spricht dagegen, dass der WDR gut wegkommt? Ich. Damit guten Abend. Unsere Station-ID wird gesprochen von Peter Urban. Damit haben wir jetzt wirklich alle Radiostimmen, die ich jemals versammelt habe. versammelt. Ja, das ist toll. Das ist inhaltlich komplett... Ich würde jetzt sagen, nicht komplett egal, das ist ja auch Quatsch. Nein, aber das war jetzt, glaube ich, ich wollte die Quintessenz sagen, aber das war auch eine WDR2-Radiosendung, die, glaube ich, niemand von euch moderiert hat. Sie lief von montags bis freitags um 14.45 Uhr, hatte als Titelmelodie All My Loving von den Beatles als Instrumental und zeichnete sich dadurch aus, dass sie keine Musikstücke mehr, also keine Popsongs mehr hatte, weil in dieser Viertelstunde Verbraucherinformation passte sonst nicht genug Wort. Genau, da die Breaks waren einfach nur so ein bisschen Instrumentalmusik. Wurde dann irgendwann erweitert auf 14.30 Uhr, dann kamen Popsongs mit da drin, also eingeklinkt ins oder angeschlossen Mina, ans ne? Mittagsmagazin. Und ja, falls der WDR irgendwelche alten Sendungen nochmal wieder ausgraben möchte, das Mittagsmagazin ist ja auch gerade zurückgekehrt. Die müssen jetzt immer Westen sagen. Also sind zumindest hier im Westen am Mikrofon, westlich vom Mikrofon, ihr westlicher Moderator, der Ihnen die Verkehrshinweise im Westen und das Wetter, wie es heute im Westen wird und so. Und ich, wenn ich aus Versehen WDR 2 einschalte, dann sage ich immer, ich höre so lange WDR 2, bis fünfmal das Wort Westen gefallen ist. Und mein Rekord ist, dass ich bei 28 Sekunden abschalten konnte. Ich möchte kritisch anmerken, dass wir jetzt die Lebenszeit anderer Menschen über Gebühr strapazieren. Das heißt jetzt Rundfunksbeitrag. Rundfunks? Nein. Gebühr heißt jetzt Rundfunkbeitrag. Ach so. Otto Gebühr? Der große deutsche Filmschauspieler heißt jetzt Otto Rundfunksbeitrag? Oh Gott. Wann war der denn Otto Gebühr? Weißt du das nicht? Nein. Ein neues Jahr Coaching und dann. Ja. Habt ihr immer so eine Not mit dem Ende? Ja, das ist eigentlich furchtbar. Meistens fällen wir einfach so aus. Aber du moderierst ja noch Radiosendungen im Gegensatz zu uns. Genau, du machst doch immer sag du einfach mal diese Sendung zu. Ich sag schon mal Tschüss. Wie wunderbar, dass ihr euch den ganzen Scheiß angehört habt. Wie wunderbar, dass ihr das wissen wollt, was wir erzählen. Wie wunderbar, dass es euch gibt. Wie wunderbar, dass wir nicht alleine sind auf der Welt. Wie wunderbar das Leben ist. Und Tschüss. Lucky und Fred. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.